Welche Pflichten haben die Gläubigen ihrem Pfarrer gegenüber? Die Gläubigen müssen mit ihrem Pfarrer vereint bleiben, gelehrig auf ihn hören und ihm in allem, was sich auf die Seelsorge um die Pfarre bezieht, Achtung erweisen und Gehorsam leisten. Weil er der Stellvertreter ist vom Bischof. Und wie gesagt, wenn sich der Pfarrer etwas erlaubt, sei es in der Lehre oder sonst, wo die Gläubigen meinen, das geht nicht, oder wo klar ist, dass es nicht richtig ist, müssen sie halt den Bischof wenden. Und er kümmert sich um die Dinge, auch so kleinen Dingen, immer der Pfarrer selber geklärt und erledigt. Aber dann gibt es eben eine gewisse Hierarchie, eine gewisse Rangordnung, die man einhalten muss, da wo es Probleme gibt. Und Probleme hat es immer gegeben. Dom Camillo anschauen.